Rande der Stadt. Ich stehe hier an deinem Grab mit deinem Blumenstrauß für den treuesten Kameraden. Ruf ich immer wieder deinen Namen. Die Zeit bleibt nicht stehen, es gibt kein Zurück. Wir waren so jung und völlig verrückt. Und ich weiß, wir sehen uns wieder irgendwo. Ich schließe die Augen, du fehlst mir so. Tausend Tage ist es nun her. Vielleicht sind es auch einige mehr. Da liefst du alleine um dein Leben. Eine Chance haben sie dir nicht gegeben. Die Zeit bleibt nicht stehen, es gibt kein Zurück. Wir waren so jung und völlig verrückt. Und ich weiß, wir sehen uns wieder irgendwo. Ich schließe die Augen, du fehlst mir so. Die Erinnerung an dich.